Soy Iba Camacho, soy productora asociada a la red Col Sierra. Fui también parte del Comité de Prima Social en la organización y ahora hago parte de la Comisión de Inclusión. ¿Tu familia? Madre de 3 hijos, muchos sobrinos. Y no, pues soy la encargada de la finca, soy productora por herencia, pues mi padre fue siempre productor de café y después de que él fallece, pues me hago cargo a la finca. Uh-huh. Hilva Camacho, seit 20 Jahren Mitglied der Kooperative Red Eco Sierra. Sie selber hat eine kleine Finca, das ist ja Voraussetzung, um in der Kooperative Mitglied zu sein. Ihr Vater war schon Kaffeebauer und sie hat, obwohl sie 12 Geschwister hat, diese Finca übernommen von ihrem Vater. Sie selbst ist alleinerziehende Mutter, hat 3 mittlerweile erwachsene Söhne. Und sie war Mitglied der Kommission, die die Sozialprämien, die Fair Trade Prämien verteilt und ist jetzt Mitglied der Kommission für Integration und Inklusion in der Red Eco Sierra. Bueno, buenos días y primero que todo gracias por el interés de conocer nuestro proyecto. Mi nombre es Mildred Niebles, soy productora, soy del campo, nací y me he mantenido todo el tiempo en el campo con un sueño de un bienestar mejor para nuestras familias. Me he profesionalizado en todo el tema de la calidad del café. He hecho en la empresa todos los roles y he pasado como por todos los cargos que ha desarrollado la empresa para poder mejorarnos día tras día. Yo hice parte de los delegados, hice parte de las juntas directivas y hoy en día hago parte de las personas que administramos la empresa. Soy la encargada y la coordinadora del área de calidades, donde tengo relación permanente con los clientes y con mis asociados. Madre de 3 hijos, tengo 2 ingenieras, una ambiental y sanitaria y una ingeniera industrial, y tengo un artista, que es mi hijo, el varón, el niño de la casa, y 2 hermosos nietos. Muy completo. Ja, Mildred Niebles sagt erstmal herzlichen Dank, dass wir hier sein können bei Ihnen und dass Sie sich interessieren für unser Projekt. Sie selbst ist auch Kaffeeproduzentin, also hat eine kleine Finca, so wie Ilba, auch eigentlich geerbt mit dem Vater, der Mitbegründer war der Kooperative. Und sie sagt, ich bin mit dem Kaffee aufgewachsen. Manchmal sagt sie auch, statt Blut habe ich Kaffee in meinen Adern. Das ist mein Lebenselixier, das ist mein Paradies. Sie hat sich als Kaffeebäuerin hochgearbeitet, auch gerade in die Verwaltung der Kooperative, gehört jetzt der Geschäftsführung an und ist zuständig für die Qualitätsprüfung des Kaffees. Einmal zu den Produzenten hin, also zu den Kleinbauern, die den Kaffee in Rohform an die Zentrale nach Santa Marta bringen, aber auch zu den Kunden nach Europa. Deswegen war diese Tour auch immer ein bisschen gemischt, zu gucken, welche neuen Kunden findet man auch in Deutschland, die organisch und fair gehandelten Kaffee herstellen. Sie selbst ist auch alleinerziehende Mutter von 3 erwachsenen Kindern, davon 2 Töchter, die studiert haben, die Ingenieurin sind, und ein Sohn, der Künstler ist und der weitgehend, also zu 100% auf der Finca lebt. Sie ist natürlich durch ihre Stelle in der Kooperative stärker an die Stadt gebunden, wo der Kaffee geröstet und dann nach Europa und in die Welt exportiert wird. No, pues ya tenemos mucho que contarles, o esperamos la alcaldesa o podemos ir desarrollando. Si tienen algunas preguntas, les seguimos contando de nosotros. Primero que salga las fotos, la foto con la arquitecta. ¿Ya está? Ya está. Bueno, entonces bueno, hacemos sí. Primero la foto y después seguimos la charla con ella. Ok. Auch im Namen des Vorstands wünsche ich Ihnen einen schönen guten Tag. Warum ist nicht? Ich war zwar da, aber ja. Steffi sagte, nicht nötig. Ja. Es war eine Durambulant. Tschüss. So, Foto haben wir, glaube ich, alle verstanden. Ja. Dann machen wir das Foto. Bitte einmal draußen auf die Terrasse.